Hört nur. Ich glaube, ich rieche was. Es war ein Wunsch von mir und ich bin wieder zurück. Mit bombigen Beats verbessere ich mich wieder ein Stück. Ich nenne es diesmal verrückt, weil es nur 10 Tage waren. Hätte nie gedacht, dass es so hart wird, dann Schlaf zu sparen. Für ein neues Release halte ich meine Hand ins Feuer. Es soll jeder sehen, worauf ich mich so lange gefreut habe. Wobei ich jetzt so neu zeig, dass mir das hier Spaß macht. Wenn ich einen Part hab und den Beat auf den Part pack, könnt sagen, dass es hart war, aber es war eher funny. Kein Stress und viel Musik, während das Band lief. Das ist leckerer Scheiß und damit jeder Rapper weiß. Ich bin nun mal ungewöhnlich wie Pfeffereis. Ich sag jetzt mal gleich, das ist mir noch lange nicht reicht, da ich noch lange nicht weiß, wie lange ich bleib. Aber das hier ist bombastisch und zu Recht gerückt. Kein einziger Fehler und das ist aufs letzte Stück. Es ist einfach gesagt, aber ich hab's auch getan. Jeden Tag ein Text und mein Mic voll auf dem Darm war. Jeden Tag geflasht, dass ich in meiner Bude auslöf. Ich war zum Hören, aber jetzt ist Ruhepause. Konnte schreiben und schreiben, reimen und rein, verzweifeln und meinen, es war einfach nur geil. Denn kein Druck, aber dennoch Arbeit und Qualität. Falls ihr's nicht seht, steht halt irgendwas im Weg. Vielleicht euer doch so toller Musikgeschmack. Ich hab nichts gesagt, komische Nick mit dem Takt, aber finde diese Scheibe schlecht wie tausend andere. Hat aber meinen Namen mit Elling auf der Hand stehen. Bin ich arrogant, ich will einfach nur Land sehen. Annehmen, dass man weiß, warum ich Rap als Verstand nehme. Ihn nicht vergötter, aber trotzdem die Hand geben. Nicht mit ihm angehen, weil noch einiges ansteht. Das hier ist nur der Beginn einer Freundschaft, die mir nicht aufs Neue sagt, dass ich mich getäuscht hab. Deswegen hör die CD doch bitte im Dauerloop. Was? Okay, einmal ist auch genug. Yo, viel Spaß beim Hören.